Wenn Menschen mit Geld empathisch sein wollen für die Wahrnehmung und Weltsicht der Armen, bedarf es einer viel größeren Anstrengung. Ich kann, ohne dabei groß aufzufallen, die Lebensweisen der Reichen adaptieren. Taxi, Rotwein, Käse, Sie wissen schon. Wäre ich arm geblieben, würde ich diese Dinge heute nicht verstehen. Ich würde sie immer noch verachten. Aber wer Geld hat, der kann sich nicht bei der Tafel anstellen oder ins Sozialkaufhaus gehen, weil das natürlich anmaßend wäre und einer Form des Elendstourismus gleichkäme. Was also fehlt, ist eine Form des Verständnisses füreinander, die nicht auf Adaption beruht, sondern auf Empathie. Damit meine ich keine Beschönigung, kein bewunderndes Betrachten des edlen, wilden Armen, der gegen die widrigen Umstände kämpft, sondern das Vertrauen anderen Menschen gegenüber, dass sie für sich, in der Situation, in der sie sind, die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn sich ein Arbeitsloser von den letzten paar Euro auf dem Konto einen Kasten Bier kauft, verdient er dafür das gleiche Verständnis wie die Managerin, die morgens in der Business Class von Berlin nach München fliegt und abends wieder zurück. Beide sind eingespannt in einen Kontext aus Gefühlen, Zwängen und Gewohnheiten, die sie nur selbst kennen.